identifizieren, wer heute am Bayern denkt, wer die Farbe weiß-blau vor Augen hat, den weiß-blauen Himmel, sei es in Natur, sei es in seiner Fantasie, sieht, der denkt doch nicht an die SPD. Das erscheint ja fast wieder natürlich. Der Bavaria-Cast, ein Podcast von einer Bayern über Bayern, für alle, die Bayern manchmal ein wenig rätselhaft finden. Folge 2, die dunkle Seite der Macht. Servus, ihr hört die zweite Episode des Bavaria-Casts und wie im Intro angekündigt und wahrscheinlich auch durch den Einspieler von Franz Josef Strauß nicht ganz weit weg, geht's um die dunkle Seite der Macht, also um die CSU. Allerdings bin ich nicht Anne Will und ich werde dieses Pferd ein bisschen anders aufzäumen. Was das heißt, dazu gleich mehr. Vorher muss ich mich einfach bedanken für das viele großartige positive Feedback und auch konstruktive Kritik zur ersten Folge, was mich sehr freut und wahnsinnig motiviert. Jetzt ganz kurz noch ein Disclaimer. Ich lebe in Bayern, ich habe Freunde und Familie und Bekannte, die Mitglied sind bei der CSU, die Ämter begleiten, die sich engagieren und die das auf ihre Art auch machen. Darum wird es hier nicht unbedingt jetzt diese große Auseinandernehme-Geschichte und das heißt, ich werde nicht unbedingt jeden Skandal aufdecken und böse Dinge sagen. Außerdem werden wir am Ende nochmal ein bisschen miteinander fluchen lernen, weil das war ein ganz spannendes Experiment. Ich habe auf Twitter gefragt, was hättet ihr denn gern? Und mit großer Entrüstung wurde mehrheitlich angeklickt, dass wir dringend mehr fluchen müssen. Und deswegen geht es am Ende der Sendung um den Grattler und das Fliedschall. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Jetzt die CSU. Ich werde es so machen, dass ich ein bisschen anhand der Geschichte und bestimmte Entscheidungen, die gefällt wurden und bestimmte Dinge, die passiert sind, versuche so ein bisschen zu erklären, wie es denn sein kann, dass diese durchaus streitbare Partei sich einer doch anhaltenden Beliebtheit in Bayern erhält. Dazu gehört auch, dass ich nur bedingt übers Personal sprechen werde. Es hat seinen Grund, dass gleich am Anfang uns Franz Josef Gott hab ihn selig Strauß etwas mitgeteilt hat. Der ist einfach eine sehr prägende Figur und kommt immer wieder vor. Da ist es einfach kein Entkommen. Das ist, als würde man ohne Helmut Schmidt über die SPD reden. Ich werde aber nicht jeden Ministerpräsidenten und aktuellen Kronprinzen und Gott bewahre Generalsekretäre aufzählen. Es ist also 1945 und wir wissen alle, der Krieg war vorbei und die Alliierten hatten sich so gerade darauf geeinigt, dieses Land unter sich aufteilen. Bayern war ja Teil der amerikanischen Besatzungszone, was nicht zuletzt auch ein Vorteil war. Und es gab die SPD, es gab die KPD, es gab erste wieder demokratische Strömungen, aber so ganz gefestigt war noch nichts. Deswegen gab es natürlich auch diesen Geist, jetzt neue Sachen zu formen und sich ein bisschen was zu überlegen. Und als neue konservative Strömung haben sich dann sowohl in München als auch in Würzburg jeweils Gruppen gebildet. Die einen ein bisschen katholischer, die anderen ein bisschen frischer in der Ansicht. Und die haben sich dann letztendlich zusammengetan und haben Anfang 1946 die CSU gegründet. Noch im gleichen Jahr begann die Erfolgsgeschichte. Es gab 1946 die erste Wahl in Bayern. Die wurde gewonnen mit einer absoluten Mehrheit. Weil es aber durch die Bayernpartei ernsthafte Konkurrenz im sehr patriotischen Gefilde gab, hat man eine Koalition gegründet mit der SPD zusammen. Und das brach aber alles auch schnell wieder auseinander. Man muss, dazu erkläre ich gleich noch ein bisschen was, wissen, dass die Bayernpartei, und als Kind der 80er kennt man das ja nur so ein bisschen als Karikatur einer Partei, ernsthafte Machtansprüche hatte. Und denn nicht zuletzt war ja, Nachkriegsjahre war eine parteiliche Zerklüftung. Das heißt, es gab überall neue Dinge, die sich gegründet haben oder die alte Dinge wieder aufgenommen haben. Die Bayernpartei war auch so eine. Man bezieht sich so ein bisschen noch auf den Bauernbund, der um die Jahrhundertwende gegründet wurde. Das heißt, die Bayernpartei war einfach gefestigter zu dem Zeitpunkt. Interessanterweise hat das sogar so weit geführt, dass Adenauer 49 ernsthaft überlegt hat, die Bayernpartei ins Boot, in die Koalition für den Bund zu holen. Muss man sich mal vorstellen. Ist für, wie gesagt, meine Generation, die Kinder der 80er, wir kennen ja Bayernpartei so als kurz vor der Monarchieforderung mit sehr weiß-blauen Plakaten und sehr föderalistischen Forderungen. Jedenfalls waren die drauf und dran, Regierungspartei zu werden. 1949 als dann der damalige Landesgeschäftsführer und da ist er zum ersten Mal, Franz Josef Strauß sagte ganz bestimmt nicht. Trotzdem hat er oder hat die Partei im Jahr drauf das Angebot abgelehnt, sich zur CDU dazu zu gesellen und eine Bundespartei zu gründen. Und das ist so einer der ersten Knackpunkte, wo man denkt, okay, Bayern, hier ist irgendwas anders. Hier kann man sich nicht einfach mit dem Rest zusammentun und womöglich eine größere Mehrheit oder bessere Strukturen schaffen. Nein, so geht das alles nicht. Wir sind Bayern, wir machen unser eigenes Ding. Das waren, man kann es kaum anders sagen, ja quasi die wilden Jugendjahre der CSU. Und es passierten dann sehr wilde Dinge, aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. 1950 verlor die wackelige Koalition eine Wahl, also die Wahl in Bayern. Und tatsächlich, die CSU war 7 Jahre lang in der Opposition. Bayern hatte einen SPD-Ministerpräsidenten. Das lassen wir jetzt alle mal im Moment sacken. Es gibt uns immer noch. Und in diesen 7 Jahren allerdings hat die CSU sich aufgerappelt. Es wurden die ganzen widersprüchlichen Sachen ein bisschen zusammengepfercht. Es wurden Strukturen gebildet. Die Bayernpartei musste ja schließlich eliminiert werden. Und am Ende war es auch ganz wichtig, dass man so dasteht, dass es überhaupt keine Frage besteht, wer ist die Partei für Bayern, nämlich die CSU. Und daraus kamen natürlich dann auch die ersten Karrieren. Nachdem er sich also mit der CDU auf die Union geeinigt hatte und es gab eine Regierungsbeteiligung, war unter anderem Franz Josef Strauß, und ja, über den müssen wir einfach ein bisschen reden, dann einer der ersten CSU-Minister. Das erste Amt war Minister für besondere Aufgaben, und ich glaube, recht viel passender könnte man das alles auch nicht beschreiben. Er war im Laufe seiner Karriere ja dann für viele Sachen zuständig. Und er hat, für ihn ist das innerhalb seiner Biografie vollkommen stringent, er hat immer schon so gehandelt. Aber im Nachhinein war es natürlich so, dass er alle Verknüpfungen, Verbindungen und Gelegenheiten für Deals im Sinne Bayerns genutzt hat. Das geht oft verloren unter, das war alles so furchtbar korrupt und so. Ja, natürlich. Letztendlich ist es aber das Schmeichelhafteste, was ja so im Bundesland passieren kann. Das heißt, Bayern hat eine eigene Partei und Bayern ist so wichtig, dass es in Bonn damals noch jemanden gibt, der sich hauptsächlich für uns einsetzt, der unseren Fabrikbesitzern die besten Deals verschafft, der sich sehr gut mit den Amerikanern versteht, die ja bis 1955 offiziell noch den Besatzungsstatus hatten, der Wohlstand und Entwicklung nach Bayern bringt. Und diese Sonderrolle, das ist, wie gesagt, sowas, das kann man gut verkaufen. Das ist einer der besten Marketing-Tricks, die man eventuell politisch haben kann und die vor allen Dingen auch so ein bisschen beschreibt, wo die CSU in ihrem, ich nenne es mal Mindset, es gibt dieses schöne amerikanische Wort für einen Raum, in dem die Gedanken stehen, sind, und auf so einer Skala irgendwo zwischen Robin Hood und El Capone haben sich viele von diesen Großkopferten der CSU selber eingeordnet, weil sie tun das ja alles im Sinne ihres Bayernlands. Dass sie nebenher auch was davon haben, ja, mei. Man war da ja auch gar nicht zurückhaltend oder verhuscht, sondern hatte ein gesundes Anspruchsdenken, war sehr selbstbewusst. Natürlich immer, das muss man einfach so sagen, unter der Leitung dieses Alpha-Alpha-Tiers Franz Josef Strauß. Und es ist ein interessantes Gedankenspiel, sich zu überlegen, wäre der erste bayerische Minister in Bonn jemand mit ein bisschen mehr Beamtenblut gewesen, wäre das vielleicht alles ganz anders ausgegangen. Jedenfalls im Laufe der Karriere hakt es aber auch immer mal wieder mit der CDU. Weil natürlich ist es eine sehr schwierige Zusammenarbeit, denn die CSU von Anfang an, wir brauchen einen Sonderweg, wir haben eine spezielle Idee. Man muss da auch Rücksicht auf Bayern nehmen. Wie gesagt, aus Bayerns Sicht, aus Wählersicht, vollkommen okay, weil so funktioniert Nischenpolitik. Das Ganze kumulierte so ein bisschen in den späten 60ern, als der im Saft stehende Franz Josef Strauß und der junge Helmut Kohl, die mit den Köpfen aneinander geraten sind. Es ist bester Hahnenkampf. Es ist aber natürlich dieses Hierarchiestreitereien, dieses Hin und Her, wer ist denn hier der Chef, das gehört auch dazu, das war immer schon die CDU, das war auch immer schon die CSU, das gehört zu Bayern, zu dem Ganzen wie Weißbier und Dirndl dran. Natürlich muss man an dieser Stelle auch nochmal drüber reden, das eine war Bonn oder ist Bonn gewesen und das andere war immer auch München. Die CSU auf Landesebene und im Bund war oder ist bis zum gewissen Grad, sind es zwei verschiedene Parteien. Im Grunde genommen, der damals noch Bauern- und Agrarstaat Bayern, der so war, wie man sich das vorstellt, konservativ, gut bürgerlich, selbst München war ja noch, um Gottes Willen, noch keine Hightech-Stadt. Und demzufolge war sich die CSU sehr bewusst, Wer ist Bayern? Wer sind unsere Wähler? Auf wen müssen wir aufpassen? Wen vertreten wir? Das ist heute Gott sei Dank sehr anders und deswegen wird ja auch der Fels in der Brandung, die CSU, ganz langsam von den Wellen abgetragen. Aber vielleicht noch einmal im Rückblick muss man auch sehen, dass natürlich prägende Figuren wie eben auch Strauß oder sagen wir mal noch Goppel, es gab da eine gesunde Schizophrenie und eine Ping-Pong-Karriere wie die von Strauß, die in der Parteizentrale in München begann, nach Bonn ging, wieder zurück nach München, nochmal Bonn kurz und letztendlich dann sehr lange Ministerpräsident und zwischenzeitlich auch noch Kanzlerkandidat, dass man so ein bisschen wie an einem Regler drehen konnte. Das heißt, seine Reden in Bonn waren zwar genauso spöttisch und jovial, hatten aber so ein gewisses Mindestniveau. Er brillierte ja durchaus auch rhetorisch und währenddessen konnte er halt eben auch im Bierzelt stehen oder am Stammtisch und im derbsten bayerisch und barockkatholisch, wie er eben daherkam, ein bisschen fast schon so tun, als wäre er ja genauso ein simpler Kerl wie seine Wähler auch, was er ja gar nicht war. Aber dieses sich anpassen können an diese zwei unterschiedlichen Umgebungen war eine Weile mit die größte Herausforderung für die CSU. Heute sieht man das ja sehr schön, dass sich die entsprechenden Politiker auch hart tun. Das heißt, so ein Social-Media-Kanal oder ein Talkshow-Auftritt, mit dem man einerseits die bayerischen Wähler behalten muss und begeistern soll und sich deswegen möglichst volksnah geben und auf der anderen Seite die Bundes- oder sogar Europapolitik, wo man ja ein bisschen weltläufiger, offener, also so offen wie die CSU halt wird, sich geben muss. Man muss die Schizophrenie in der CSU ein bisschen umarmen und sagen, ja, wir machen das. Denn Bayern hat sich, oder die CSU hat sich nie so recht davon erholt, dass es immer diese zwei Strömungen gab. Dieses konservativ, patriotisch, bayerische, wir sind katholisch bis ins Mark. Und natürlich aber von immer schon auch und sogar in der CSU Menschen, die anders gedacht haben, die zukunftsorientiert waren und die gesagt haben, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass sich hier auch was weiterentwickelt. Im Grunde hat man von dieser Dynamik, die aus dem Widerspruch entstand, lang profitiert. Aber gerade heute, wenn Sachen sich sehr schnell und sehr drastisch ändern, merkt man natürlich, katholisch und familienbezogen, aber die Familie nur, solange sie im katholischen Bild bleibt. Und es ist keine Logik. Danach darf man um Himmels Willen nicht suchen. Das wäre auch, glaube ich, ganz, ganz vermessen. Es ist ein bayerisches Dogma, nennen wir es mal so. Und was sich daraus aber ergibt, und das ist ja sehr spannend aus Bayerns Sicht, dass Berlin bis heute nicht als übergeordnete Regierung so ganz anerkannt wird, weil die CSU hat ihre eigene Beteiligung, man ist Teil der Union und aktuell Teil der Regierung. Und deswegen ist ja dieses ganze Konstrukt in Berlin ist im Grunde ja nur der erweiterte Arm der eigenen Macht. Das heißt, alles, was man so gern hätte und welche Ideen man so hat, kann man ja vom kleinen Verband auf dem Dorf bis nach Berlin oder sogar Brüssel aktuell ziehen, weil die CSU ist ja überall. Die CSU hat auch dafür gesagt, dass Brüssel eine bayerische Vertretung hat. Dieses Selbstbewusstsein, / Hybris, hat sich ja besonders schön gezeigt bei den beiden CSU-Kanzlerkandidaten, die es bis jetzt gab, nämlich Strauß und Stoiber. Beide haben verloren, haben auch danach ein bisschen Abstand zur Bundespolitik wieder gesucht. Und was im Grunde spannend ist, ist, es wurde, zumindest so war die Darstellung der CSU, immer sehr erfolgreich so getan, nicht als hätte der Bund die Person abgelehnt oder als würde Deutschland keinen CSU-Kanzler wollen, sondern man ist einfach noch nicht so weit. Das ist einfach niveaumäßig noch nicht. Restdeutschland ist nicht bereit für einen CSU-Kanzler. Das ist ja auch ein bisschen der Punkt, dass das, was in deutschlandweit fast ein bisschen als Folklore abgetan wird, also der Defiliermarsch am Aschermittwoch und die angestochenen Bierfässer und die katholischen Feiertage, das wird ja gern so ein bisschen spöttisch und ach Gott, das putzige Bergvolk in Bayern und wir sitzen da am Alpenrand und wenn wir unseren Dialekt sprechen, dann versteht uns keiner. Die CSU versteht sehr gut, diese Werte in etwas umzudrehen, das sie gegenüber dem Rest der Republik höher stellt. Wir verbinden hier Tradition mit Zukunft. Wir beharren auf unseren Werten und kriegen es ja trotzdem hin. Wir haben Industrie und Technik, aber eben auch noch Trachtenvereine. Das ist von außen, glaube ich, tatsächlich oft sehr schwierig zu dechiffrieren. Nicht zuletzt ist es innerhalb Bayerns eine der Sachen, wo keine Einigkeit herrscht. Es gibt in jedem, gerade jungen Bayern, ein bisschen den inneren Widerspruch zwischen, man ist ja kein Hinterwäldler und man ist auch um Himmels Willen nicht mehr erzkatholisch und offen für neue Lebensentwürfe. Andererseits Fastenzeit mit Starkbier und die Buße, was ja die eingebaute Absolution für diverse Sünden ist, das nimmt man schon auch alles mit und das findet man dann auch gut, gerade wenn es einfach der Trend wieder dahin geht und wie man aktuell sehr schön sieht, ob das Zeitschriften im Sinne von Landleben sind oder Bands, die Volksmusik, Instrumente mit Beats verbinden etc. Das heißt, diese Dualität geht tatsächlich weiter und ist Teil der bayerischen Geschichte. Und dass der politische Aschermittwoch gar nicht mal die Idee von der CSU war, sondern die Idee der Bayernpartei war. Ja, mei, da kümmert man sich dann einfach nicht mehr drum, weil wir übernehmen das und dann tun wir so, als hätten wir das ganz selbst uns alles ausgedacht. Diese Fähigkeit, Niederlagen an sich abprallen zu lassen, Sachen umzudeuten, auch, ich sag mal, unterm Radar Sachen abzuschließen oder Dinge einfach für sich selbst anders zu interpretieren, ist das Geschick, das die CSU über viele Jahrzehnte entwickelt hat, weil sie sind ja seit 1957 ununterbrochen Regierungspartei in Bayern und nach so ein paar Jahrzehnten macht man sich's gemütlich in seinen Büros. Es führt auch dazu, dass der Umgang mit Skandalen und Niederlagen sehr speziell ist. Wenn man erstmal einige Zeit überlebt hat, gerade auch in der vorderen Reihe der CSU, es tropft alles ab, es wird verteilt, es ist, naja, und wenn man nicht entweder ein Newcomer ist, der Feinde hat, oder Frau, die als Sündenbock herhalten muss, das wird sehr gern gemacht, dann findet sich auch immer noch ein Platz in der Partei. Das ist völlig egal, ob man sich bei einer Bankengeschichte von den Tirolern über den Tisch ziehen lassen, man ist trotzdem noch quasi einer der Altvorderen. Und um Bruno Jonas zu zitieren, weil ein Hund ist er schon. Natürlich, sind's ja auch. Der Bayer, und zumindest ganz lange, hat er in den letzten Jahren dann den Kopf geschüttelt und ein bisschen geschmunzelt und sagt, naja, mei, solche Amigos hätte ich auch gern. Was dann auch dazu führt, wenn es dann einmal rauscht, dann ordentlich. Das führt ja zuletzt dazu, dass nachdem ein Teil der Partei nicht damit einverstanden war, dass die CSU bei der Vermittlung von Krediten Richtung DDR geholfen hat, sich die Republikaner abgespaltet haben. Also endlich jemand, der sich noch viel rechter positioniert hat, möchte man meinen. Und was natürlich ein bisschen ironisch ist, wenn man daran denkt, in welchen Gebieten der Republik aktuell die rechten Parteien ihre großen Erfolge feiern und dass die Republikaner dagegen waren, dass man diese Ecke am Leben erhält. Überhaupt Ironie, das ist gar nicht mehr unbedingt die Disziplin der CSU und deswegen merken es viele Sachen auch erst ganz spät. Dass jetzt mit der Zeit es die ersten Kratzer im Teflon gibt und Dinge auch mal Nachwirkungen haben und vor allen Dingen die politische Landschaft in Bayern zusehends bunt wird, dass nicht nur noch rote Bürgermeister in Nürnberg oder München gibt, sondern Stadt- und Landräte aller Parteien, sogar Linke und natürlich auch SPD und Grüne und wie sie alle heißen. Apropos Grüne. Der leider viel zu früh verstorbene grüne Bürgermeister von Waging, Sepp Daxenberger, der später dann auch mal Spitzenkandidat der Grünen war, hat in einem Wahlwerbespot sehr schön formuliert, dass die CSU ja gern so tut, als hätte sie die Seen ausgehoben und mit dem, was da übrig geblieben ist, dann dem Alpen aufgeschüttet. Das ist durchaus eine schöne Darstellung und so gibt sich die CSU ja auch. Unser Bayernland. Es kommt bis heute überhaupt nicht auf, dass man sagt, liebes Volk, liebes Bayernvolk, wir hätten gern eure Stimme und deswegen tun wir Folgendes für euch. Nein, wir sind Bayern. Dieses Selbstverständnis hat man sich, keine Frage, jahrzehntelang erarbeitet, aber es wirkt natürlich gerade in der heutigen Landschaft wirklich, wirklich ausgesprochen speziell. Da schließt sich ja auch sehr schön der Kreis bei der Gründung der CSU, wo es die verschiedenen Strömungen gab, die mit der Zeit sich irgendwie zusammengerauft haben. Heute ist die CSU wieder so groß und so präsent, dass man sich diese Strömungen quasi innerhalb der eigenen Partei stellt, weil von der Opposition kommt sie einfach nicht. Das kumuliert in sinnbildlicher, also wirklich fleischgewordener Verwirrtheit im aktuellen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, dessen eigene Meinungsflexibilität einen regelmäßig sprachlos macht. Das ist gar nichts anderes zu sagen. Und zwar nicht nur Wähler, sondern eben auch Parteimitglieder, Freunde, Kollegen und Menschen, die unter ihm leiden müssen. Jetzt habe ich zwar gerade gesagt, dass die Landschaft in Bayern immer bunter wird und dass es die an diversen Ämtern auch unterschiedliche Parteienmitglieder sitzen und die CSU längst nicht mehr die große Allmacht ist. Trotzdem ist es ja so, dass die CSU ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung ist, denn wer seit fast 6 Jahrzehnten am Stück immer den Sieger der großen Wahl am Ende stellt, hat natürlich eine größere Strahlkraft auf potenzielle Karrierepolitiker, nennen wir sie mal so, während die so ein bisschen von Frustration geprägte Opposition in Bayern natürlich bis heute damit kämpft, dass sie ja die Kleinen sind und dass in Bayern einfach, dass Bayern nicht wirkt wie ein Mehrparteienstaat. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle gar nicht mal mit tiefem Seufzen und möglicherweise gar nicht netten Worten über die bayerische SPD reden, weil dann entsteht nur der Eindruck, ich wäre womöglich kein Fan. Wie alle anderen Parteien auch, hat natürlich auch die CSU immer schwindende Mitgliederzahlen und eine Überalterung der Partei zu beklagen. Letztendlich ist es aber einfach im Vergleich zum Rest noch nicht genug und die Frage ist, was um Himmels Willen muss in Bayern passieren, damit die CSU abgewählt wird? Naja, mit der Frage schlagen sich ja weitaus klügere Menschen als ich rum und letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass es nicht unbedingt heißt, die CSU wird irgendwann nicht mehr gewählt. Sie wird noch eine ganze Weile die Oberhand in Bayern haben, aber sie wird sich anpassen müssen. Sie wird mit Sicherheit überlegen müssen, ob dieses Personal und bestimmte Einstellungen sich weiterhin tragen lassen, denn der Freistaat Bayern ist, das haben sie ja mitgebaut, mittlerweile so beliebt, dass Menschen aus der ganzen Republik und aus der ganzen Welt hierher kommen und damit die Wählerschaft auch immer weiter weg ist von dem ursprünglichen grundbürgerlichen Bayernwähler. Die wahre Brillanz von Bayern ist ja aber die, es ist völlig egal, ob da die CSU im Maximilianeum sitzt oder jemand anders. Das bayerische Volk wählt zwar eine Regierung und Ministerpräsidenten und Minister und hier und da entscheiden die auch Dinge, aber so ganz direkt hat der Bayer an und für sich keinerlei Interesse dran, was diese Regierung denkt, das für ihn am besten wäre, weil die sind die und wir sind wir und die sollen uns hauptsächlich einmal machen lassen. Wenn mich früher jemand gefragt hat, warum in Bayern, einem Land, das voller kluger Menschen ist und wo ein Haufen passiert und alles wächst, jedenfalls, warum da immer noch die CSU gewählt wird, dann habe ich immer versucht, das ein bisschen zu erklären wie ein Trachtenverein, weil von außen versteht man das auch nicht so ganz genau, warum es die nur alle gibt und warum da die Jugend hinströmt und was daran so toll ist und warum man so wahnsinnig stolz drauf ist, wenn man beim Oktoberfest dann vorne mitläuft. Und ein bisschen ist es so, dass wenn die CSU wegbricht, dann bricht ein gutes Stück von der bayerischen Kultur weg, weil natürlich, man traut ihnen nur bedingt über den Weg und sie bauen einen Haufen Mist und naja, das mit der Korruption ist so eine Sache. Aber letztendlich sind sie herzergreifend kalkulierbar und es verändert sich eh schon alles. Also lassen wir doch die wir jetzt haben, weil die anderen sind nicht wirklich besser. Zumindest ist das ziemlich die Meinung. Und solange sie nicht irgendwas machen, was den Bayern ganz grundsätzlich in seinen Freiheiten einschränkt, wenn sie dafür sorgen, dass es Biergärten gibt und Bier und Oktoberfest und Autobahnen, auf denen man schnell fahren darf und Österreicher, die nicht frech werden, so lange kommen wir auch mit dem ganzen Leben. Sollte die CSU irgendwann einmal meinen, dass sie irgendeine dieser bayerischen Grundrechte einschränkt, dann sehe ich uns durchaus revolutionsfähig, aber dann wird Bayern auch wieder irgendwas machen, was nicht so ist wie bei den anderen. Weil was die CSU dem bayerischen Volk sehr erfolgreich verkauft hat, ist, ihr seid schon was Besonderes und ihr seid mehr wert und ein bisschen besser. Und deswegen muss es für Bayern auch eine spezielle Partei geben. Und deswegen wird es für Bayern immer schwierig, irgendwas genauso zu machen wie alle anderen. Weil, und damit sind wir beim Grund für diesen Podcast. Wir können sehr gut damit leben, dass die anderen uns nicht immer ganz verstehen. Weil wir sind halt so. Wie vorhin angesprochen, habe ich im Internet oder auf Twitter gefragt, was wir gerne nochmal machen sollen, ob ich ein neues Segment machen soll oder ob wir noch mehr Fluchvokabular brauchen. Und Twitter hat gesprochen, es muss deutlich mehr geflucht werden. Sigi genauso. Wir reden dann heute über zwei Klassiker, die aber unbedingt kontextabhängig sind, nämlich das Fliedscherl und den Gratler. Der Gratler stammt ursprünglich vom Wort Graten. Das waren Tiroler Händler mit Obst und Gemüse, die übers Land gezogen sind. Das heißt, ganz ursprünglich war der Gratler mal schlichtweg ein Tiroler. Heute ist es ein bisschen breiter angelegt. Ein Gratler ist ein Mann, der jemanden entweder übers Ohr gehauen hat, belogen, betrogen, er hat sich unehrenhaft verhalten, er ist zwielichtig, er ist vielleicht auch moralisch kritisch und er hat meistens irgendwas gemacht oder steht grundsätzlich unter dem Verdacht, etwas getan zu haben, das man überhaupt nicht akzeptieren kann. Dann ist jemand ein Grattler. Also Gebrauchtwagenhändler und Immobilienmakler und Politiker und etc. Die sind gerne mal Grattler. Man kann den Gratler zwar grundsätzlich auch im anderen Kontext verwenden, aber er wirkt doch relativ kraftvoll und es ist wichtig, dass man sich solche Bezeichnungen aufhebt für Gelegenheiten, wo es wirklich passt. Und den Gratler spricht man aus mit viel Wut, mit Nachdruck, mit fast schon ein bisschen Spucke im Mund. Man wirft den Gratler so am Boden hin. Das ist ein solcher Gratler und der Gratler stürzt wie ein Pfeil zu Bogen. Auf der anderen Seite haben wir das Fliedscherl. Und jetzt wird's schwierig, weil ich bin Feministin, ich tue mich auch hart, normalerweise irgendwelchen despektierlichen Bezeichnungen für Frauen zu finden, aber das Fliedscherl will man halt kaum noch los. Jetzt ist es vielleicht für diejenigen noch, die es nicht wissen, das Fliedscherl ist die Verösterreichisierung des Flittchens, des leichten Frauenzimmers, aber tatsächlich muss man heute sagen, oder zumindest in Bayern ist es so, dass man beim Fliedscherl ein bisschen weicher geworden ist. Das heißt, Fliedscherl ist nicht zwangsläufig nur jemand, der, ich sag mal, promiskuitiv unterwegs ist. Natürlich wird das Fliedscherl auch noch verwendet, wenn man zum Beispiel von der Geliebten redet oder von jemandem, die dem Partner ausgespannt hat, etc. Das kommt selbstverständlich immer noch vor. Tatsächlich ist das Fliedscherl aber auch jemand oder eine Frau als Gegenstück zum Gratler, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die ist verschlagen, hinterfotzig, hat vielleicht auch etwas auf dem Kerbholz, sagen wir mal so. Man traut ihr nicht ganz über den Weg, man traut ihr gleichzeitig alles zu. Vor allen Dingen hat sie eine Art, sich zu geben, dass sie scheinbar nicht wirklich davon beeinflusst ist, was man von ihr denkt, was sie normalerweise sehr positiv ist, aber in diesem Fall natürlich nicht. Und das Fliedscherl wird immer dann verwendet, wenn man schon sehr persönlich werden will und es auch wirklich so meint, aber dabei nicht direkt in dieses wirklich Frauenfeindliche gehen will, denn das Fliedscherl, das ist einfach mittlerweile so, ist nicht mehr klassisch sexistisch, auch wenn der Wortursprung genau der ist, sondern einfach sehr grundlegend eine harsche Beleidigung für eine Frau im Vergleich zu diversen, sehr spezifischen Sachen. Da kommen wir noch dazu, die Ratschkattel und das Flintenweib etc. Das Fliedscherl ist eher ein bisschen jünger, ist einfach so ein bisschen natürlich. Die bezieht sich noch so ein bisschen auf den Ursprung des Ganzen. Auf jeden Fall ist das Fliedscherl jemand, vor dem gewarnt werden soll. Das hat sie mit dem Gratler gemein. Das ist im Grunde auch, die gehören zusammen. Also der Gratler und das Fliedscherl, die haben sich auch gegenseitig verdient. Beide haben einfach ihren Ruf durch entsprechende Handlungen so weit ruiniert, dass man auf Abstand geht. Beim Fliedscherl ist es mit dem Aussprechen ein bisschen so, das Fliedscherl muss mit Herablassung, aber nicht so viel gesagt werden. Das ist, wie gesagt, so wie es ja kontextabhängig ist, ist es auch ein bisschen schwierig, bei der Aussprache so voll reinzugehen. Wenn man darüber redet, dass jemand zum Beispiel betrogen hat, dieses Fliedscherl hat er im Hirn aufgesetzt, dann ist es so ein bisschen, dann sagt man, dann bindet man das Fliedscherl recht lässig ein, dann betont man das Fliedscherl nicht nebenher. Wenn man über jemanden spricht und erfährt, dass zum Beispiel, das ist eine klassische Sache, die Fliedscherl tun, ist einfach Gerüchte oder Lügen in die Welt verbreiten und man erfährt, dass eine solche was gesagt hat, dann kann es schon mal passieren, dass man sagt, ein solches Fliedscherl, Und dann ist dieses Fliedscherl voller Empörung. Sowohl Fliedscherl als auch Grattler sollten annähernd die Spitze der Beleidigungspyramide sein. Das heißt, am besten setzt man sie ein, wenn man sich schon eine Weile über jemanden ärgert, immer noch eins draufsetzen will. So nicht ganz am Schluss, aber kurz vor Schluss ist jemand ein Fliedscherl oder der Grattler. Darauf ist auch unbedingt zu achten, wenn man meint, man müsste diese Bezeichnungen jemandem direkt sagen, also dem Fliedscherl persönlich sagen, dass es eins ist oder dem Grattler gegenüber, weil sobald diese Personen des Bayerischen mächtig sind, wissen die auch, was jetzt geschlagen hat. Insofern sind es Vokabeln, die man gerne mal lieber nimmt, wenn man mit jemandem über eine dritte Person redet. Ist nur so eine persönliche Erfahrungsgeschichte, aber wenn man da recht furchtlos ist, dann immer gern drauf los, weil natürlich je klangvoller und mit mehr Nachdruck sowas gesagt wird, desto wirkungsvoller ist es. Damit es aber jetzt am Schluss nicht heißt, der Bavaria-Cast würde dazu auffordern, dass die Menschen mehr fluchen und schimpfen sollen, werde ich ab der nächsten Ausgabe mal versuchen, die Segmente auch zu rotieren. Ich habe ja Ideen für noch mehr Geschichten und wir werden zurückkommen zum Fluchen und wir werden vielleicht auch noch ein paar bayerische Vokabeln ausgraben. Aber ich glaube, wir sollten da ein bisschen für Abwechslung sorgen. Ich bin weiterhin aber für alle Anregungen und Fragen offen. Vielleicht sollten wir einfach an der Stelle demnächst einmal auch über lobende Worte im Bayerischen reden. Bis dahin, Servus. Das war die zweite Folge des Bavaria-Casts. Unter bavariacast.de findet sich aktuell der Feed. In den Shownotes habe ich auch ein paar Sachen verlinkt und die Situation zu iTunes aktuell, die ein bisschen kompliziert ist, nochmal erklärt. Ich freue mich weiterhin über Kritik, Anregungen, Fragen etc. sowohl unter der E-Mail isabella.donnerhallen.de als auch via Twitter, wo ich Donnerbella bin, genauso und auf Ello. Und sogar Instagram. Unsere Musik stammt sowohl fürs Intro als auch fürs Outro aus der YouTube Audio Library von Kevin MacLeod und ist der Bumbly March. Ich freue mich auf alle Reaktionen. Wir hören uns.